war lustig, frisch und munter, der Tiroler schürt mir aus. Geht die Welt auf morgen runter, machen wir uns gar nichts draus. Jeder, der uns anhört singen, der sagt mir sein lustiger Leid. Wenn die Jodler heller klingen, ja, das macht uns sakrisch frei. Oh, er war lustig, frisch und munter, der Tiroler schürt mir aus. Geht die Welt aus morgen unter, machen wir uns gar nichts draus. Hallerauri, hallerauri, hallerauri, hallerauri, hallerauri. Auf den Bergen unseren Ulmen, da geht's allweil lustig zu. Bei die Kier und bei die Kolmen, Jubst und Christa, ihr Tabur. Wenn der Jager voller Schneid auf die Olma, auf die Stein und die Sennerin voller Freude, dann auch noch dir Ficht zum Brei. Oh, war lustig, frisch und munter, der Tiroler stirbt mir aus. Geht die Welt aus morgen um, machen wir uns gar nichts draus. Jallarauri, jallarauri, jallarauri, jallarauri, jallarauri. Und auf Nachtung, hol ihn eine, läutet's bei uns zum Gebet. Wenn man da so ganz alleine auf der Olma droben steht, oh, wie schlagt dann da das Herz, wenn das Abendglöcklein klingt und die Nachtigall voller Scherz ihre Abendlieder singt. Oh, er war lustig, frisch und munter, der Tiroler stirbt mir aus. Geht die Welt aus morgen unter, machen wir uns gar nichts draus. Hallerauri,